Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kleiner Cast, der Podcast von kleiner3.org. Heute bin ich, Anne, wieder hier mit einem Gast, der ganz spannende Sachen anstellt und deswegen habe ich ihn eingeladen. Und zwar ist das der Jan. Hallo. Moin, moin. Ja, erzähl doch mal, wer du so bist, was du so machst. Und kennengelernt haben wir uns ja auf jeden Fall auch wieder über dieses Internet. Ja, genau, in diesem ominösen Internet. Ich bin Jan Schnornberg. Ich schreibe gerade meine Masterarbeit zu den Verwicklungen von Homosexualität und Rechtspopulismus. Also auch quasi zu dem Thema, wofür wir uns jetzt heute getroffen haben. Mhm. Ich habe davor eine Hausarbeit konkret über die Homosexuellen in der AfD geschrieben, was ein bisschen auch aus einer Not geboren wurde, die Idee, weil ich in einem Seminar war bei Professor Dr. Claudia Bruns an der Humboldt-Universität zum Thema der Untergang des Abendlandes in der Kulturgeschichte Deutschlands von 1990 bis heute. Okay. Weil das Abendland schon sehr, sehr oft untergegangen ist. Ich wollte gerade sagen, das war schon öfter der Fall. Ne? Genau. Und dann ging es halt darum, okay, was gibt es für neue Phänomene? Ich hatte einen Vortrag über die AfD da gehalten. Mhm. Und dann kamen wir irgendwie recht schnell auf die Idee, dass man ja eigentlich mal sich mit der Ideologie, die sich hinter den Homosexuellen der AfD beschäftigen könnte, als einen Beispielfall für die, also dafür, wie sich rechtspopulistische Gedankengänge, Argumentationsweisen, wie sich bestimmte Ideologien quasi auch in die Diskurse von Minderheiten einschließen. Mhm. Wie sie dafür sorgen, dass halt quasi dann plötzlich auch Minderheitenpolitik so interpretiert wird, rechter interpretiert wird. Und dann habe ich die Arbeit fertig geschrieben, habe es dann auch im Internet veröffentlicht, abgekürzt. Und jetzt fahre ich immer mal wieder durch die Republik und halte kleinere Vorträge dazu. Mhm. Ja, super. Also weil ich glaube nämlich auch gerade mit der Aktualität, dass Alice Weidel als Co-Spitzenkandidatin jetzt nominiert worden ist für die AfD. Ne? Also wer sie nicht kennt, sie ist halt lesbisch, lebt auch in einer entsprechenden Partnerschaft und hat auch zwei Kinder. Also im Grunde sehr klassisches Regenbogenfamilien-Setup, wenn man so möchte. Und dass man jetzt schon merkt, dass viele Leute jetzt dann doch, oder zumindest einige, die jetzt eher so dem linken politischen Spektrum angehören, dann doch irgendwie versuchen, irgendwie drauf klarzukommen, wie geht das eigentlich? Wie geht das mit einer Partei wie der AfD, die ja nun weniger einen Hehl draus macht, wenn auch immer mal, sag ich mal, mit etwas verklausulierter Sprache, dass sie Homosexualität und auch überhaupt alles abseits von Heterosexualität oder Cisgender dann doch irgendwie eher schlimm findet. Und wie kommt das eigentlich so zusammen? Und deswegen fand ich das auch spannend, dich dazu zu befragen, weil ich glaube, das natürlich ein bisschen auch Teil dieser Arbeit war, das mal so aufzudröseln, wie funktioniert das eigentlich oder welche Mechanismen sind da so am Werk. Hast du jetzt schon ein paar Analysen dazu gelesen eigentlich, wo sich konkret mit Alice Weidel beschäftigt wird? Es gibt auf jeden Fall ein paar Texte, die, also wo man auch ein bisschen merkt, dass es ein paar Menschen gibt, die wissen auch nicht so ganz, was sie damit jetzt tun sollen. Ja, das Gefühl hatte ich nämlich auch. Dann gibt es teilweise Texte, die jetzt sagen, das ist jetzt Homonationalismus, wo ich auch so mich ein bisschen gefragt habe. Also Homonationalismus ist eine relativ umstrittene Begrifflichkeit, die auch also die eigentlich auch in der Wissenschaft gar nicht so wirklich gut belegt wird. Mhm. Und halt auch vor allem eher aus diesen ganzen Jasper Poir Pinkwashing-Diskursen auch ein bisschen rauskommt. Mhm. Wo man sich jetzt natürlich so ein bisschen fragt, es bietet sich natürlich an, Homo und Nationalismus zusammenzupacken. Kannst du noch mal kurz sagen, was darunter so grob verstanden wird? Also jetzt und Homonationalismus. Ja, genau. Also Homonationalismus und Homonormativität sind zwei Begriffe, die neben Pinkwashing von Jasper Poir entwickelt wurden, um vor allem diese vor allem Entwicklungen in Amerika zu beschreiben, in denen für den Irakkrieg, für den Afghanistan-Einsatz mit Minderheitenrechten quasi auch Politik gemacht wurde. Mhm. Also zu sagen, wir gehen da auch hin, um die LGBT, die dort leben, zu schützen, aber wir gehen auch dahin, um die LGBT, die hier leben, vor dem Islam zu schützen, vor dem Terrorismus zu schützen. Und dadurch eine gewisse Art von Mobilisierung erfolgen konnte, aber auch eine gewisse Art von Szenediskursen begonnen haben, die jetzt nicht wirklich förderlich dafür waren, muslimische LGBT in der Community in irgendeiner Art und Weise zu empowern. Ja, die tauchen dann ja sowieso in diesem Bild gar nicht erst auf, ne? Und das Ganze geht dann auch ein bisschen in diese ganzen Pinkwashing-Diskurse hinein, wo beispielsweise vor allem, also eigentlich hauptsächlich Israel unterstellt wird, dass die LGBT-Politik von Israel nur so stark nach außen getragen wird, um ein Abbild im Nahen Osten zu, also ein Gegenbild im Nahen Osten zu sein. Mhm. Wodurch Pinkwashing in der Praxis leider eher den Charakter einer Verschwörungstheorie gegen Israel hat. Ah, okay. Und da, so wird es auch sehr, sehr häufig verwendet. Mhm. Im Alltag werden die Begriffe wie Homonationalismus, Homonormativität leider sehr, sehr häufig vor allem in solchen Anti-Israel-Kontexten verwendet. Was es sehr, sehr schwer macht, diese Begriffe zu benutzen. Ich habe auch relativ lange überlegt, ob ich diese Begriffe so benutzen kann oder ob ich zumindest versuchen darzustellen, warum sie darauf eigentlich auch funktionieren oder nicht. Mhm. Aber mit der theoretischen Grundlage, die daherkommt, ist das relativ schwer. Vor allem, weil die Begriffe auch sehr häufig davon ausgehen, dass es dann irgendwo noch so einen Strippenzieher gibt, der quasi die LGBT in diese Richtung lenkt. Mhm. Also quasi die LGBT quasi nach vorne packt, also nicht als eigene Subjekte sieht, sondern quasi auch als Objekte, die in der politischen Masse verschoben werden können. Mhm. Und das ist halt auch vor allem bei solchen Phänomenen, die wir gerade beobachten können, in Deutschland mit den Homosexuellen in der AfD, in Frankreich damit, wie schwule Mitglieder des Front National Wahlkampf machen, wenn die Schwedendemokraten einen eigenen CSD anmelden. Da sind Homosexuelle sehr, sehr klare eigene tragende Subjekte von dieser Politik. Und deshalb habe ich mich versucht, dann eher darauf zu beziehen, zu analysieren, okay, was haben wir denn da eigentlich? Und dann kam ich relativ schnell darauf, dass es eigentlich Rechtspopulismus ist, mit dem wir es hier zu tun haben. Ja. Und natürlich die Steigerungsformen von Rechtspopulismus. Und deshalb habe ich dann auch versucht, am Ende in dieser Arbeit zu definieren, was ist eigentlich schwuler Rechtspopulismus? Und das ist eigentlich so das geworden, worum es dann später auch in der ganzen Hausarbeit gegangen ist und worum es dann auch später noch in meiner Masterarbeit gehen wird, zu versuchen, gibt es einen schwulen Rechtspopulismus und wenn ja, wodurch zeichnet er sich aus? Mhm. Und sehr, sehr viele Strategien und Argumentationsweisen, die die Homosexuellen der AfD verwenden, sind eigentlich in Regenbogenoptik angepasste klassische Verschwörungstheorien, Zuspitzungen, Diffamierungen, die wir aus dem rechten Spektrum seit Ewigkeiten kennen. Ah, okay. Und bei Alice Weidel ist es halt sehr, sehr auffallend, weil sie sehr, sehr viele dieser Strategien auch verwendet, aber sich eigentlich nie mit den Homosexuellen in der AfD wirklich auch assoziiert hat. Genau, es gibt ja konkret diese Gruppe auch in der Partei. Alice Weidel hat in Interviews, immer wenn sie darauf angesprochen wird, sagt sie dann auch immer was. Das ist meistens auch nicht so ganz souverän, wo man auch so ein bisschen merkt, dass da wahrscheinlich auch gar keine klare Parteistrategie hintersteht und sie auch keine Briefings dazu bekommt und sich wahrscheinlich auch wirklich nicht so viele Gedanken darüber machen. Aber im Endeffekt wird sie ja eher ein bisschen bejubelt von den Homos in der AfD als umgekehrt. Ja, sie ist jetzt halt so ein gern gesehenes Feigenblatt auch, ne, um das zu verschleiern, was eigentlich die parteipolitische Position zu den ganzen Themen Regenbogenfamilie und so weiter auch ist, ne? Das ist eigentlich auch eine Funktion, die Homosexuellen in solchen Parteien auch, also wenn es nicht in die Strategie konkret eingebunden ist, wie in Frankreich eigentlich meistens zugutekommt, dass sie die Feigenblätter sind, dass André Poggenburg dann vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sagen kann, wir sind nicht homophob, weil wir haben ja, die Homosexuellen in der AfD. Die machen ja auch mit. Das ist so dieses I can't be racist, I have black friends. Genau. Und das ist natürlich auf einer gewissen Art und Weise frustrierend, weil die Mechanismen, die dahinter stehen, dass solche Argumentationsweisen überhaupt bei Leuten funktionieren, sind ja eh schon sehr frustrierend. Das kennen wir aus genug feministischen Kontexten ja eh schon. Und dagegen zu arbeiten, macht es dann natürlich auch nicht einfacher, gerade wenn du ein politisches Klima hast, das immer mehr mit Zuspitzungen arbeitet. Ja, das finde ich halt auch einfach wirklich so anstrengend und schwer, dass es dieses sehr binär gedachte Argumentieren in Diskussionen, ne, so dieses Entweder-Oder, dieses Schwarz-Weiß, wo eigentlich die Sachlage viel komplexer ist und dann eben das noch über Zuspitzung funktioniert oder zumindest die Zuspitzung das sind, was bei den Leuten ankommt, das dann ja umso anstrengender ist, irgendwie noch mehr Informationen eigentlich reinzupacken, als diese einzelne Spitze sozusagen. Ja. Und wenn man sich zum Beispiel inhaltlich anschaut, was die Homosexuellen in der AfD oder wie sie jetzt heute heißen ja alternative Homosexuelle, weil sie sich auch aufgespalten haben und auch schon Leute rausgeworfen haben, wie Mirko Welsch, der jetzt ausgetreten ist und sagt, dass kein Homosexueller mit gesundem Menschenverstand sich in der AfD betätigen könnte. Weiß man, was bei ihm dazu geführt hat, auszutreten eigentlich? Es ist außer ein bisschen, einen Erkenntnisgewinn. Es ist ein bisschen undurchsichtig. Diese Gruppen haben zwar schon vor allem über Facebook ihre Außenkommunikation gemacht. Ja. Aber es war eigentlich schon immer relativ klar, dass vor allem zwei Personen, Mirko Welsch und Alexander Tassis, der immer noch in der bremischen Bürgerschaft ist, das Hauptsprechrohr von der ganzen Gruppe gewesen sind und man auch wirklich an jeder Pressemitteilung sehen konnte, wer die jetzt verfasst hat, weil jeder seine eigenen Formulierungen hatte. Mhm. Mirko Welsch wurde dann von ihnen vorgeworfen, dass er die Partei zu sehr kritisieren würde. Und das, was Mirko Welsch gemacht hat, war eigentlich nicht wirklich eine Kritik an der Partei, also zumindest nicht öffentlich. Er hat halt gesagt, dass sein Vater die AfD nicht gewählt hat, weil sie gegen das Adoptionsrecht sind, dass die AfD da ja mal was tun muss. Mhm. Wenn das die öffentlichen Kritikpunkte sind, die für die Homos in der AfD wirklich ausschlaggebend waren, Mirko Welsch rauszuwerfen, dann sagt das natürlich auch schon sehr, sehr viel darüber allerdings, aus. Ja. Aber wenn man sich dann auch mal anguckt, was mit denen jetzt gerade ist, wenn man auf die neue Facebook-Seite von ihnen geht, sieht man ein Logo, wo die Regenbogenflagge direkt unter der deutschen Flagge ist. Sie nennen sich ja jetzt alternative Homosexuelle in der alternative Homosexuelle, abgekürzt AHO, mit dem Untertitel Schwul-Lesbische Einheit. Sie fordern jetzt halt auch mehr und mehr eher eine völkische Orientierung davon. Mhm. Sie wünschen sich eine, sie verklausulieren dasselbe sehr, sehr stark, weil Leute wie Alexander Tassis sind doch eher so intellektuelle Rechte. Sie verklausulieren das sehr stark und sagen, sie wollen eine neue Phänomenologie der Homosexualität. Sie wollen eine neue historische Selbstbezeichnung für Homosexuelle ohne Genderwahn auf Basis der deutschen Kultur und Geschichte. Und die und viel, viel lieber die schwul-lesbische Emanzipation von 1800 bis 1933 würdigen, was halt auch ein ganz großer Schweizer Käse ist, wissenschaftlich, historisch. Sie wollen auf der einen Seite Homosexualität ohne Genderwahn definieren, dann wollen sie aber irgendwie Rückbezug auf eine Ära nehmen, wo Hirschfeld sehr, sehr klar aktiv war. Und du kannst eigentlich Hirschfeld und das, was wir heute Gender Studies nennen, Sexualwissenschaften ist untrennbar voneinander. Ja, genau. Vielleicht kannst du noch kurz für die Leute, die nicht wissen, wer Magnus Hirschfeld ist, so ein bisschen erzählen, was der so gemacht hat. Magnus Hirschfeld war eigentlich der Pionier der Sexualwissenschaft. Ja. Er hatte in den Anfängen des 20. Jahrhunderts in Berlin das Institut für Sexualwissenschaft aufgebaut, das international Vorreiter in der Erforschung von, damals haben sie sexuelle Zwischenstufen genannt. Mhm. Er hat sehr gerne vom dritten Geschlecht gesprochen. Ja. Dinge, wo wir heute irgendwie sagen, oh Gott, oh Gott. Ja gut, das war damals wahnsinnig spannend. Ja. Und er hat halt auch sehr, sehr viel Subkulturforschung auch gleichzeitig gemacht. Mhm. Er wurde damals von bürgerlichen Schwulen angegriffen, weil er in seinen Beschreibungen der Stadt Berlin und der Subkulturen, die es gab, halt auch eine affirmative Haltung zu SexworkerInnen hatte, zu genderfluiden SexworkerInnen vor allem. Gut, die Begriffe sind natürlich immer schwer, diese Begriffe heute und damals zu verwenden. Aber sie haben halt gesagt, ja, man sollte ja auch ein bisschen mehr den Fokus drauf legen, was denn die guten bürgerlichen Homosexuellen für die deutsche Kultur und Gesellschaft gemacht haben und nicht die ganze Zeit auf diese Perversen gucken. Ah, das ist also ein bisschen die Argumentation dahinter. Ja, ja. Und das sind natürlich Parallelen, die man jetzt hier auch sieht, dass gesagt wird, ja, man muss sich ja eher auf die Vernünftigen, auf die netten Homosexuellen beziehen, nicht auf diese ganzen Verrückten. Bei die, wo man nicht die ganze Zeit merkt, dass sie homosexuell sind, ne? Ja, die sich so schön der Heteronorm anpassen. Ja. Genau, also so Leute wie vielleicht auch Alice Weidel, wo ja immer nur die bösen Journalisten dann auf die Idee kommen, das zu thematisieren, aber sie hält damit ja ein bisschen hinterm Berg. Mhm. Und das ist so ein Ideal, was sich sehr, sehr durchzieht, auch durch andere, auch wenn man sich zum Beispiel in Frankreich anguckt, weil sehr, sehr viele LGBT, die dann interviewt werden oder teilweise auch die seltenen Interviews, die da rauskommen, gehen halt oft in diese Richtung hinein, dass meine Sexualität ja Privatsache ist und nicht so sehr in der Politik ausgeschlachtet werden sollte. Mhm. Und das ist dann oft verknüpft auch mit so einer Art von Hoffnung, dass wenn die Rechten und die Rechtspopulisten gewählt werden, sie sich schon nicht an der Eheöffnung irgendwie ranmachen werden, das in Ruhe lassen werden, aber dafür sorgen wir, dass man nicht auf der Straße verkloppt wird, wenn man Händchen hält. Mhm. Das ist so ein bisschen dieser Deal, den sich da manche Leute vorstellen, der, wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, was in Amerika passiert und wie Trump und vor allem sein Vizepräsident versuchen, sukzessive Bestimmungen zum Schutz von LGBT zurückzudrehen. Wenn man merkt, dass plötzlich jemand in Gay Conversion Therapies, die ja eigentlich nichts anderes sind als Folter, dass so also etwas abgefeiert wird. Also diese sogenannte Homoheilung. Ja. Ne? Und verhindert wird, dass es Möglichkeiten gibt, damit auch auf einer strafrechtlichen Ebene anders umzugehen. Mhm. Dass solche Geschichten dann halt passieren, wird ausgeklammert in diesen ganzen Diskussionen. Und das klammern auch, wenn man sich das im deutschen Bereich anguckt, klammert das Alice Weidel auch sehr, sehr häufig aus. Mhm. Sie versucht ständig, und das machen die Homosexuellen der AfD auch, und das ist, glaube ich, einer der Dreh- und Angelpunkte in der ganzen Sache, sie versuchen Antidiskriminierungspolitik, Gleichstellungspolitik nicht mehr als eine gesellschaftspolitische Frage zu betrachten, sondern eigentlich noch als eine asyl- und einwanderungspolitische Frage. Ah, okay. Dass du quasi, dass die Mehrheitsgesellschaft, die interessiert das alles nicht mehr, da gibt es keine Homofeindlichkeit mehr, außer die von den bösen Queers aufgestachelt wird, weil sie sie ja provozieren würden. Aber das ganz Böse sind eigentlich die ganzen Muslime, die ja jetzt hier hinkommen. Also es ist am Ende diese klassische Argumentation, die wir halt auch sehen, wenn Frauen sexuelle Belästigungen beklagen, dass es dann heißt, ja, ihr bildet euch das ja alles nur ein, ihr macht das zu einem großen Ding, das ist eigentlich gar nicht mehr so häufig da, es ist auch vor allem kein strukturelles Problem. Sondern ihr schafft euch diese Arbeit sozusagen selber. Das ist so das, was dann auch damit schwingt, verstehe ich richtig. Ja, also zum Beispiel auch sehr, sehr stark in der ganzen Diskussion zu Bildungsplänen. Die Homosexuellen der AfD lehnen ich müsste es jetzt kurz nochmal raussuchen, aber sie lehnen Bildungspläne generell ab. Ja. Sie lehnen es generell ab, dass über LGBT im Schulunterricht in der Form gesprochen wird, wie es als aktuell passiert. Das ist eine Entwicklung, wo sie früher nicht so drauf waren, als sie sich gegründet haben, haben sich noch stark dafür gemacht, dass die Urteile des Bundesverfassungsgerichtes anerkannt werden sollten. Dann kam erstmal die Zäsur mit Lucke und den ganzen Wirtschaftsliberalen, die dann rausgegangen sind. Da ist dann erstmal eine Hälfte der Homos in der AfD auch ausgetreten. Dann wurde es ein bisschen radikaler, dann hieß es, wir sind gegen diese Bildungspläne und man müsse Sexualität irgendwie anders, sie haben nie definiert, wie es anders vermittelt werden sollte, aber es müsste anders gemacht werden und keine Darkroom-Workshops für Schulklassen, wo man auch ein bisschen merkt, wo diese Argumentation eigentlich herkommt. Und ab dem Moment haben sie auch begonnen, sehr, sehr aktiv diese im Kern homofeindlichen Verschwörungstheorien aus dem christlich-konservativen Lager einfach nachzuplappern. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen die Argumentation, die sie da jetzt gerade haben. Dass sehr, sehr viel der bestehenden LGBT-Politik so stark von Linken geprägt sei, dass es eigentlich nicht möglich sei, sie voneinander zu trennen. Und dass deshalb diese ganzen Geschichten abgeschafft werden müssen, um quasi wieder eine Art, ja, weiß ich nicht. So Tabula Rasa erstmal. So in aber etwa. Was dann nachkommen soll, ist dann eben auch nicht so klar mitunter. Nö, ist nicht so wirklich klar. Und teilweise wissen sie es, glaube ich, auch selber nicht. Teilweise ist es wirklich sehr, sehr schwierig, eine sehr konsistente Ideologie da herauszuarbeiten, weil sehr, sehr viel auf sehr vertrackten Verschwörungstheorien basiert. Wenn Mirko Welsch damals gesagt hat, dass diese ganzen Bildungspläne ja nur einer einzigen Gruppe helfen würden, Deutschland zwar den Pädophilen. Dann ist es halt eine Ebene, die sich komplett von jeder Art von politischer Diskussion entfernt. Ja. Mirko Welsch hatte dann auch nachgeschoben, dass diese Bildungspläne, also dadurch diese Aussage, und das hat er später nochmal nachgeschoben, dass ja quasi diese ganzen Verbände, die Lobbyarbeit dafür machen würden, quasi diese ganze Diskriminierung auch im großen Teil erfinden würden, damit sie quasi diese Lobbyarbeit machen können. Dass die Existenzberechtigung von vielen LGBT-Institutionen eigentlich gar keine richtige sei. Das kommt mir alles so bekannt vor, wenn es um Feminismus geht. Ich meine, es ist ja auch nicht umsonst eng miteinander verknüpft, ja. Das ist, also man kann wirklich die Schablone eigentlich, also keine Ahnung, machen wir einfach mal Copy and Paste und ersetzen irgendwie Frauen durch LGBT und dann kann man eigentlich schon sehr, sehr gut diese ganzen Pamphlete nochmal übersetzen. Ja. Was nicht sehr viel über die Kreativität aussagt, die dort vonstatten geht, aber sehr, sehr viel darüber, wie eng und ja, also woher eigentlich diese ganzen Geschichten kommen am Ende. Dass diese ganzen rechtspopulistischen Homosexuellen halt auch sehr, sehr stark auf bestehende Genderdiskurse in der schwulen Szene ansprechen. Muss natürlich auch. Also ich meine, du kannst die Uhr danach stellen. Du hast jedes Jahr immer mal wieder eine Debatte darüber, ob Schwule jetzt in Datingprofilen schreiben sollten, ob sie jetzt also no Asians, no Femmes, no fat people etc. Ja, ja. Hast immer eine Debatte darüber und dann fühlen sich auch immer Leute davon total angegriffen. Und sagen, ja, ich habe ja meine sexuellen Präferenzen. Und dann sagen halt andere Leute, ja, du hast vielleicht deine Präferenzen, aber du könntest die vielleicht trotzdem auf eine Art und Weise kommunizieren, die respektvoller nicht, ist. Ja, die nicht so, so rassistisch ist vielleicht. So, ja. Genau, die nicht rassistisch ist, die irgendwie einfach auch nicht irgendwie Leuten den Tag versauen kann. Ja, ja. Allein schon auf solchen Ebenen. Und dann gehen die Debatten ja auch, das heißt, ja, jetzt wollt ihr mir jetzt irgendwie verbieten, dass ich mich hier daten kann, wollt ihr meine Sexualität verbieten, die Szene heute ist so schlimm. Das macht es natürlich auch sehr schwierig. Und dann kommen dann auf dieser Seite dann die alternativen Homosexuellen, die sagen, ja, wir finden diesen ganzen Genderwahn, diesen ganzen linken Kram in der Szene auch ganz furchtbar. Und das ist eigentlich auch gar nicht richtig die Szene, sondern wir sind die richtige Szene, wir sind die Vernünftigen, wir sind die armen, unterdrückten, konservativen LGBT. Und daneben ist die kleine Elite der bösen, linksgrün versifften LGBT-Institutionen und AktivistInnen, gegen die wir uns endlich auflehnen müssen. Mhm. Also wieder diese Inszenierung als, wir sind hier die schweigende Mehrheit, die jetzt endlich aufsteht versus diese kleine Schrille, wird es ja auch gerne mal genannt, ne? Minderheit, die das alles dominiert. Okay, ja. Wow. Meine Güte. Aber ja, also ich meine, du hast ja jetzt schon gesagt, dieser ganze Aufbau allein mit dieser Gruppe Homosexuelle in der AfD ist ja jetzt schon recht kompliziert und hat sich jetzt auch noch mal weiterentwickelt. Ne? Also eben durch Mirko Welsch, der dann rausgegangen ist, der jetzt offensichtlich eine ganz andere Einstellung zu der Partei hat. Und jetzt eben diesem Abdriften noch mal in eine sehr viel völkischere Richtung. Hast du das Gefühl, die AfD oder eben insofern dann auch gerade als Beispiel für deutsche Parteien, die sind da schon noch mal extra krass drauf im Vergleich auch zu anderen Ländern, wenn du den eben so hast. Aber du hast ja schon ein paar, so in Frankreich und so zum Beispiel auch genannt. Also das Spannende ist ja eigentlich, dass man, also Rechtspopulisten in Europa sind ja nicht alle gleich. Das, Rechtspopulisten in skandinavischen Ländern haben sehr, sehr andere Vorstellungen davon, was ein Sozialstaat sein sollte, als zum Beispiel die FPÖ. Und darüber kommen dann natürlich auch bestimmte Art des Selbstbewusstseins oder auch der politischen Verortung von Minderheiten in diesen Parteien. In skandinavischen Parteien ist es, die sind alle für die Eheöffnung, die wollen auch alle Diskriminierungsschutz stärken, aber sie machen es halt vor allem jetzt über diese Linse, da ist jetzt der Islam und der bringt jetzt die ganze Homofeindlichkeit, die wir ja besiegt haben, zurück. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die nicht so eine extrem krasse Zuspitzung ist, wie jetzt im Vergleich zu Frankreich, wo das dann auch sehr, sehr stark mit sehr, sehr anderen radikalen einwanderungspolitischen Fragen kombiniert wird. Da dann natürlich auch nochmal in ganz andere Sachen reingeht, weil Frankreich ja auch eine ehemalige Kolonialmacht war. Und diese ganzen Diskurse das Ganze ja noch sehr, sehr stark verstärken. Man hat das ja jetzt gerade gesehen, wie als jetzt Macron diese Aussagen zu Algerien gemacht hat, wie stark da eigentlich auch dieses Geschichtsbewusstsein auch vom Front National abgelehnt wird. Und das sind dann auch solche... Was genau hat er dann nochmal gesagt? Vielleicht kannst du das nochmal kurz aufgreifen. Macron hatte quasi gesagt, dass der Kolonialismus... Also ich habe jetzt den Wortlaut nicht genau im Kopf, aber er hat auf jeden Fall sehr klare Aussagen gegen den Kolonialismus in Algerien geführt. Und wo dann Le Pen ausgetickt ist und gesagt hat, ja, da sieht man ja, der ist ja kein richtiger Franzose, weil kein Franzose würde Frankreich im Ausland kritisieren. Und aber das sind natürlich auch solche Diskussionen, wo du merkst, da ist halt auch ein sehr, sehr anderer Bezug auf Race dabei, da ist ein sehr, sehr anderer Bezug auf die eigene Geschichte dabei. Und ein Bezug, der zum Beispiel in skandinavischen Ländern, die halt eher dann halt auch so eine Art Sozialchauvinismus dabei haben oder einen oder rassistischen Sozialchauvinismus, weil sie ja sagen, die sozialen Sicherungssysteme nur für Schweden, Norweger etc. Ähnlich versucht es Le Pen jetzt gerade auch ein bisschen zu machen, aber da merkt man schon die Unterschiede. Und wenn man sich dann die FPÖ anguckt oder die Homosexuellen in der AfD, merkt man, da ist dann nochmal ein sehr, sehr stärkerer völkischer, biologischer Aspekt dabei. Also die Homosexuellen in der AfD haben sich jetzt gerade in einer Art und Weise radikalisiert, die ich jetzt aus meinen Beobachtungen tatsächlich für eine Spitze halte, was man da jetzt gerade beobachten kann. Ja. Und das ist auch etwas, wo ich mir auch ein bisschen Gedanken mache, wie das sich jetzt auch weiterentwickeln kann. Aber am Anfang waren die Homosexuellen der AfD für eine Organisation, die war halt irgendwie da, und das waren halt irgendwie Leute, die hatten ihre eigenen, auch teilweise sehr, sehr, glaube ich, auch nicht ganz reflektierten Voreingenommenheiten und auch Unzufriedenheiten damit, was in der Community passiert. Und ich meine, da kann man ja auch über sehr viele Sachen diskutieren. Und das Ganze wurde dann ja darauf projiziert, dass die Linken die Kontrolle über die Community übernommen hätten, dass die schuld an allem sind und dass man da immer aufräumen muss. Und überhaupt, Heiko Maas will die Scharia einführen, haben sie auch mal in Scherbeck gemacht. Okay. Also wo sie halt unterstellt haben, dass Heiko Maas ja jetzt schon sich darauf vorbereitet, die neuen Stammwähler der SPD anzusprechen, indem er Gesetzgebungen verabschiedet, die halt nicht aus der Sicht der AfD den Islam anständig dämonisieren würden. Solche Geschichten. Dann gibt es dann halt auch diese Zuspitzungen, die da laufen. Aber jetzt dieser ganze völkische Aspekt. Jana Schneider von der Jungen Alternative in Thüringen. Die ist mir auch schon mal untergekommen in einem Interview. Ja. Auch lesbisch, sehr selbstbewusst und offen lesbisch. War einmal bei einem Vortrag von mir. Ach, okay. Und hatte mich dann korrigiert, weil ich und jemand anders, der auch im Publikum war, gesagt hat, das ist halt vor allem dieser völkische Begriff, der hier verwendet wird, halt ein biologischer sei. Sie hat mich dann korrigiert und gesagt, das ist kein biologischer, völkischer Begriff, sondern ein kultureller Begriff. Und das wäre ja etwas ganz anderes. Natürlich, es sind zwar unterschiedliche Worte, aber die Art und Weise, wie die Rechten es hinbekommen haben, Kultur und Biologie auszutauschen oder zu vermengen, sagt dann natürlich auch sehr, sehr viel darüber aus, was da eigentlich in der Praxis gesagt wird. Ja. Und das ist etwas, was jetzt gerade in vollen Rohren läuft bei den alternativen Homosexuellen. Und ich weiß auch nicht ganz, wie sich das jetzt da weiterentwickeln wird, weil natürlich solche Zuspitzungen immer dazu führen, dass Gruppen auch weniger Einfluss haben werden in solchen Parteien. Man hat gesehen, wie instabil diese ganze Geschichte eigentlich ist. Und ich wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn sich die Homos in der AfD demnächst wieder spalten würden oder nach der Bundestagswahl, je nachdem, wie die Bundestagswahl auch ausgehen wird. Die Alternative zu den alternativen Homos in der AfD, oder? Wahrscheinlich. Das wäre so der nächste Schritt. Ja, wow. Also das ist auf jeden Fall was, was sozusagen noch nicht der letzte Schritt passiert ist und was wir mal im Auge behalten müssen. Aber du hast es gerade schon angesprochen, du bist ja eben auch mit dem Thema, mit Vorträgen unterwegs. Was ist denn da so, was kriegst du denn da so in Rückmeldung vom Publikum, wenn es jetzt nicht gerade von der jungen Alternative ist? Aber so, wie reagieren da Leute drauf? Weil eben mein Eindruck ist schon, dass viele eben versuchen zu verstehen, was geht da ab, aber das schwer ist, das so zusammenzubringen, dass eben auch homosexuelle Menschen islamfeindlich sein können, rassistisch sein können, sexistisch sein können. Ne? Also das ist, man merkt, dass wir tatsächlich sehr dazu veranlagt sind, immer in eher so diesem Schubladendenken auch da dann verortet zu sein. Ja, ich denke, es hat da vor allem was damit zu tun, dass also ich habe auch Heterosexuelle bei meinen Vorträgen gehabt, die halt auch gesagt haben, also sie verstehen es halt wirklich nicht, weil für sie sind Homosexuelle auch immer, also sie kennen halt viele Homosexuelle, die auch irgendwie aktivistisch unterwegs sind. Und meistens dann halt nicht in Kontext, also in Kontexten, die aktiv versuchen, die Lebensbedingungen von LGBT zu verbessern, also eher Kontexten, die in den normalen, nicht normalen, aber in den nicht populistischen Parteien angesiedelt sind, um es mal so zu formulieren. Ja. Das ist eine Sache, wo dann auch viele Leute so merken, ach ja, also wo dann vielleicht auch tatsächlich so bestimmte Vorurteile auch noch so mitschwingen, dass Homosexuelle halt nicht so, also beim Endeffekt sind Homosexuelle, LGBT ja auch noch ein Querschnitt der Gesellschaft. Ja. Das ist ja eine eigentlich sehr banale Feststellung. Aber für viele Leute scheinen LGBT dann immer noch so, das sind auch so die besonderen Leute, die vielleicht auch besonders aware sind. Manchmal gibt es dann ja auch so lustige Situationen in linken Kontexten, wo man irgendwie so merkt, das sind so diese Allies. Und die finden das auch irgendwie total faszinierend und inspirierend. Aber irgendwie wird man dadurch, dass man ja quasi auch so als eine inspirative Figur gesehen wird, auch irgendwie geothered. Ja, bist du trotzdem wieder das andere, das ist man, Exotische. So. Ist auf jeden Fall nochmal eine andere Kategorie, als wenn du dann als das andere markiert wirst, was unter in der Hierarchie drunter liegt. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so eine gewisse Attitüde, die einige Leute da auch immer noch unterbewusst haben. Und die Homosexuellen in der AfD brechen natürlich dieses Bild komplett. Ja. Das ist ein Bild, das auch viele Homosexuelle es auch nicht verstehen können, die dann auch zu den Vorträgen kommen. Aber die sind dann halt auch eher aus der Sicht von wegen, also sie haben viele Beispiele dafür auch aus ihrem Alltag. Es gab halt immer wieder in irgendwelchen schwulen Gruppen dann den und den einen, der hat dann auch immer gerne irgendwie CSU gewählt oder der hat auch immer, ist immer wieder aufgefallen mit Aussagen, die irgendwie, also die durchaus problematisiert werden sollten. Und sie verstehen zwar irgendwie, dass das passieren kann, aber sie verstehen oft halt nicht, wieso das passiert oder was genau dafür sorgt, dass diese Leute das mit sich vereinbaren können. Das ist so diese zentrale Frage eigentlich. Es geht auch sehr, sehr häufig um diese persönliche Ebene oder diese persönlichen Fragen, die da gestellt werden. Und ich glaube auch, dass das, ich mag es persönlich eigentlich nicht so ganz, immer nur die persönlichen Ebenen sich anzuschauen. Aber das ist, glaube ich, auch eher der Umgang, der das Phänomen besser erklären kann. Weil sehr, sehr häufig, wenn man sich das anschaut, wie zum Beispiel die Szene geredet wird, dann ist da sehr, sehr viel Wut dabei. Da ist da sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Vorwürfe dabei, die unmöglich in den ganzen Konfliktsituationen, die da beschrieben wurden, eigentlich alle, das kann nicht alles nur da entstanden sein. Wenn Mirko Welsch darüber spricht, dass der AIDS-Hilfe die Gelder entzogen werden sollen, solange sie nicht konservative Homosexuelle hofieren würde, dann sind das Aussagen, die sich jenseits davon bewegen, was die AIDS-Hilfe in Deutschland macht. Dann sind das Aussagen, die sehr, sehr stark auch davon geprägt werden, auch von der Unwissenheit, was die AIDS-Hilfe macht. Denn wenn der AIDS-Hilfe auch nur für ein paar Monate die öffentlichen Gelder zu streichen, würde furchtbare Folgen für die HIV-Raten in Deutschland haben. Ja. Das quasi aber trotzdem die ganze Zeit gesagt, diese Organisationen machen eigentlich keine richtige Arbeit, diese Organisationen sind eigentlich nutzlos, diese Organisationen würden nicht fehlen, wenn sie weg sind, zeugt sehr, sehr stark von einem Unvermögen, sich damit zu beschäftigen, was diese Institutionen eigentlich machen. Ja. Zu sagen, sie würden irgendwie den Islam entweder freudig begrüßen oder sie würden dafür sorgen, dass die Scharia aufgebaut wird, ist vor dem Hintergrund, dass vor allem der LSVD sehr, sehr viele ehrenamtlichen Ressourcen versucht zu mobilisieren, um Workshops in Flüchtlingsunterkünften zu machen, um Lobbyarbeit zu machen für eigene Unterkünfte für LGBT, um tatsächlich auch zu versuchen, Geflüchtete, die mit homofeindlichen Einstellungen hier hingekommen sind, dafür zu sensibilisieren, dass die Gesellschaft, in der wir jetzt hier leben, eben auch eine ist, in der es akzeptiert wird und auch dann zu versuchen, Diskussionen auch zu fördern. Dass das alles gemacht wird. Es eigentlich noch mehr Ressourcen bräuchte, um diese Arbeit zu stärken. Noch viel, viel mehr Ressourcen. Und es gibt eigentlich keine LGBT-Institution, die das wirklich leugnen würde, dass da Arbeit gemacht werden muss. Ja. Für die Homosexuellen der AfD ist das sehr, sehr klar. Das wird alles geleugnet. Integrationsverweigerung wird schön geredet. Die Diskussion kennen wir ja auch schon seit Ewigkeiten. Ja. Aber da kommt dann halt auch dieses Unvermögen, sich damit zu beschäftigen, geht dann ja auch weiter, dass eigentlich aus einer politischen Perspektive kaum Forderungen gestellt werden. Es gibt keine Forderung der Homosexuellen der AfD, wie man denn die LGBT, die vor dem Daesh fliehen, wie man ihnen besser helfen kann, wie man dafür sorgen kann, dass sie nicht in den, dass sie nicht mit einem homofeindlichen Dolmetscher in den ersten Gesprächen konfrontiert sind, wie man ihnen vielleicht auch helfen kann, die Traumata zu verarbeiten, weil sie auch häufig Freunde und Partner auch verloren haben durch terroristische Gewalt. Wie man dafür sorgen kann, dass diese Leute keine Trigger bekommen, wenn sie auf einem CSD laufen, weil sie darauf, also manchmal gibt es auch wirklich Situationen, wo sie auch so überwältigt davon sind. Hm. Wie kann eine Community sie empowernd begrüßen? Wie kann eine Community dafür sorgen, dass sie sich vielleicht das erste Mal in ihrem Leben wirklich sicher in ihrer eigenen Haut fühlen, wenn sie auf offener Straße Händchen halten? Das sind so diese ganzen Fragen, die überhaupt nicht eine Rolle spielen. Es ist nicht vorhanden, in keiner Art und Weise. Und selbst wenn ich sagen würde, okay, natürlich gibt genug Leute, die haben eine kritischere Einstellung zur Religion. Aber selbst wenn ich jetzt das voraussetzen würde, würde ich ja trotzdem unterstellen wollen, gut, aber wo sind denn dann die Vorschläge, um damit umzugehen? Ja, wo sind denn die konkreten politischen Wegweiser? Wo sind die konkreten politischen Forderungen? Das alles passiert überhaupt nicht. Mhm. Die einzige richtige politische Forderung, die mir damals in meiner Forschung untergekommen ist, war, dass die Mehrwertsteuer für Familien, Konsumgüter runtergesetzt werden sollte. Und das Adoptionsrecht auch irgendwie für LGBT bestehen soll. Aber das waren irgendwie so diese zwei Punkte, wo man noch argumentieren könnte, das sind echte politische Forderungen. Der gesamte Rest bewegt sich in einem sehr, sehr unklaren Gebrubbel aus Verschwörungstheorien, aus Verkürzungen, aus auch dem bewussten Falschinterpretieren von emanzipatorischer Politik. Mhm. Und das ist eine Sache, die mich auch sehr, sehr oft frustriert hat, als ich das auch geschrieben und aufgeschrieben habe, weil man halt auch wirklich merkt, diese ständige Verzerrung von... Es gibt halt auch kein Interesse. Ja, also genau. Da ist eigentlich kein richtiges Interesse dabei. Die Homosexuellen der AfD gehen halt so weit, und das ist in der Parteienlandschaft wirklich einzigartig, dass sie sagen, dass alle anderen Organisationen aktiv gegen die Rechte von LGBT arbeiten würden. Das ist ja etwas, also... ich meine, es gibt verschiedene Meinungen zum LSU, zur Lesben- und Schwulenunion. Mhm. Aber es wäre wirklich sehr schwer, jetzt in den anderen Parteien Leute zu finden, die sagen, der LSU arbeitet aktiv dagegen, dass LGBT in Deutschland ein würdevolles Leben führen können. Mhm. So weit würde da keiner gehen. Man würde vielleicht sagen, okay, der LSU ist vielleicht oft nicht so fähig, wie er es gerne wäre. Aber diese generelle Absprache, dass die anderen dass Menschen, die eine andere politische Meinung haben, trotzdem in vielen Punkten mit dir in einem Boot sein können oder zumindest eine Art von Solidarität verdient haben, ja. Die nicht in der Dämonisierung, also die und eben nicht dämonisiert, das ist etwas, das überhaupt nicht vorkommt. Es ist sie gegen alle anderen. Die braven Homosexuellen in der AfD gegen die ganze andere etablierte Block-LGBT-Partei. Und es gab ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, so Kommentare, dass zum Beispiel Leute, die auf einen CSD gehen, dann eben, die sind dann das verlotterte Partyvolk so ungefähr und sie sind halt die ordentlichen anzugtragenden Homosexuellen. Ne? Also wieder dieses Vorzeigeprinzip. Am Ende ist es ja was mich erinnert auch an eine Diskussion, die ich vor allem aus dem amerikanischen Raum kenne unter dem Begriff Respectability Politics, also das sozusagen zu benutzen, dass sozusagen es ein respektables Bild von einer Person gibt, die halt aus unterschiedlichen Gründen, in dem Fall dann eben aufgrund der sexuellen Orientierung, diskriminiert wird. Aber solange sie sich ordentlich in Anführungszeichen verhält, darf sie halt auch mitspielen in dieser Gesellschaft. Also dieses Bild auch dadurch aufrechtzuerhalten und anstatt zu verstehen, dass Menschen so unterschiedlich sind, wie eben der Regenbogen auch bunt ist, ne? Und anstatt diese Vielfalt dann auch zu umarmen. Ja, es ist echt, also ja, wie du sagst, es ist einfach auch frustrierend. Ich kenne das eben auch von eben dann wiederum vor allem, wenn es um antifeministische Angriffe geht, die ja auch im Kontext der AfD nicht selten sind, wo du halt merkst, da ist eben null Interesse dran, überhaupt zu verstehen, worum geht es zum Beispiel auch bei Gender Mainstreaming oder was auch immer. Also dass eher der Begriff Gender speziell ja auch so aufgeblasen wird mit lauter Behauptungen und Lügen, anstatt eben eine ernsthafte Auseinandersetzung damit zu führen, ja, was der Begriff bedeutet und in welchen Kontexten er benutzt wird und so weiter und so fort. Aber was ist so deine Idee, wie man am besten damit umgeht? Also ich will jetzt nicht sozusagen, was ist so die Weltformel? Wenn du die hast, ist super, aber wenn nicht, nein, also was ist sozusagen deine Strategie mit diesen mit diesen Sachen umzugehen. Also es gibt ja viele, die dann sagen, ja, alles zuballern mit Fakten, wo es nur geht. Andere sagen, komplett ignorieren. Andere sagen, sich drüber lustig machen. Was wäre sozusagen deine persönliche Strategie, damit umzugehen? Also es geht ja auch ein bisschen um die Frage, mit was müssen wir da konkret umgehen? Mhm. Also die Interessenvertretung der alternativen Homosexuellen wird auch weiter bestehen, selbst wenn man versucht, gegen sie Stimmung zu machen. Sehr, sehr groß. Das, was man tun kann, ist zu versuchen, in der Community Aufklärungsarbeit zu leisten. Mhm. Und diese Aufklärungsarbeit kann dann auch gerne mal ein bisschen auch mal härter und ehrlicher geführt werden. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das in der Community ziemlich gut auch läuft immer noch. Ja. Dass, ich habe mal im Schwulen Museum, wo ich auch arbeite, habe ich auch schon mal Diskussionen darüber geführt, wo ein paar Leute auch gesagt haben, ja, also diese Leute bei den Homosexuellen der AfD, das sind halt auch Leute, die waren auch nie auf einem CSD. Das waren immer die Leute, die immer von den Seitenlinien gemeckert haben, aber die eigentlich nie selber auf dem CSD selber mitmarschiert sind, weil sie sich das entweder nicht getraut haben oder weil sie nicht irgendwie Ansehen verlieren wollten, weil sie sich damit arrangiert haben, dass sie ihre Sexualität vor allem in ihren privaten Wänden ausleben. Ist es eine Analyse, da gibt es natürlich jetzt keine empirischen Daten dazu, aber diese gewisse Distanz zu den etablierten Aktionsformen von LGBT und so ein CSD, selbst wenn man jetzt sagt, er ist jetzt durchkommerzialisiert und sowas, da gibt's halt auch schon von allen, also geht's ja auch vom LSO bis zu dem queeren Block der Antifa, je nachdem, wo du, was für ein CSD du jetzt gerade besuchst, aber da ist es ja schon relativ breit aufgestellt. Der Punkt, der für mich noch nicht so ganz erreicht ist, ist der Moment, in dem die AfD diese Argumentationsweisen als Wahlkampfstrategie übernimmt. Mhm. In Berlin haben sie ganz kurz versucht, das zu machen. Da hatten sie einen Wagen durch das Neuendorf-Kiez, das schwule Neuendorf-Kiez gefahren, in dem zwei Stock-Foto-Models drauf waren und dann stand da drauf, was stand da nochmal drauf? Es ging auf jeden Fall ein bisschen drum, wir wollen nicht, dass für unsere Nachbarn unsere Liebe als Todsünde gilt. Mhm. Und ja, sowas. Ja. Und da war ja sehr, sehr klar, es geht da hier um wieder Islam-Bashing. Es ist auch eh sehr, sehr spannend, weil die Homosexuellen der AfD reden auch gar nicht über christlichen Fundamentalismus. Sie reden nicht darüber, wer da eigentlich gerade die ganzen Bildungsplan-Demos macht und Homosexualität mit Pädophilie, mit Gewalt, mit allen möglichen Verschwörungstheorien übersät. Yeah. Sie reden nicht über Menschen, die in Deutschland für Ex-Gay Therapies, Conversion Therapies, werben, sie reden da überhaupt nicht drüber, das existiert nicht. Es ist so, als würde das Problem komplett nur im Islam bestehen. Und das kurz nochmal als Exkurs, aber was jetzt die Sache ist, es ist halt bis jetzt keine richtige Strategie zu erkennen. In Berlin haben sie es, wie gesagt, versucht mit diesem Plakat, aber das ist krachend gescheitert. Das wurde auf dem CSD auch ziemlich zerfetzt. Ja, ich habe tatsächlich da auch Bilder auf Twitter gesehen. Ich habe damals auch eins der Bilder getwittert und dann hat die AfD das Bild später benutzt, um nochmal gegen den CSD zu pöbeln. Ernsthaft? Und dann haben sie aber eine Abmahnung von mir bekommen. Ach geil. Ja, das ist auch so. Also ich möchte mich jetzt nicht auf juristischer Ebene möchte mich nicht auch noch damit beschäftigen. Nee. Aber das Problem war, dann war auch noch zufälligerweise Volker Beck auf dem Bild drauf und dann haben sie nochmal einen Kreis um ihn herum gemacht, um zu zeigen, dass Volker Beck ja sicher dahinter gesteckt hat, das Plakat zu zerstören. Oh, wow. Auch Leute, ey. Aber es hat nicht funktioniert. Im Wahlprogramm hat es nicht so ganz geklappt. Dann haben sie ja auch noch diesen Menschen aufgestellt, der Homosexuelle abartig und degeneriert fand. Ach. Im Berliner Abgeordnetenhaus. Der ist dann aus der Fraktion rausgeworfen worden, aber stimmt trotzdem jetzt bei allen mit. Und so wirklich getrennt haben sie sich von ihm eigentlich auch nicht. Und die AfD auf Bundesebene macht jetzt eigentlich nicht wirklich Anstalten, das Thema in irgendeiner Art und Weise zu besetzen. Die alternativen Homosexuellen sind jetzt natürlich viel höckenäher als die Homosexuellen der AfD vorher. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwelche Sachen kommen werden, aber eine auch durchaus selbstbewusste LGBT-Kampagne würden sie in dem aktuellen Zustand nicht fahren können. Und das macht das natürlich sehr, sehr anders, wie man den Umgang damit findet. Mhm. Ich glaube, der meiste Umgang, der jetzt gerade gefunden werden muss, wird im Umgang mit Alice Weidel passieren. Ja. Und ich glaube, da lohnt es sich halt auch wirklich sehr, sehr klar, sie damit zu konfrontieren, dass sie eine Politik vertritt, die im Endeffekt ihr eigenes Kind entweder als ständig in Gefahr darstellt, die ihre eigene Familie unsichtbar machen soll, die sie stigmatisiert, also ja, die sie stigmatisiert und natürlich noch als Frau in der AfD ist natürlich noch mal was ganz anderes. Aber es ist ja auch so die Sache, die AfD hat genauso viele andere Parteien jetzt nicht so wirklich eine Antwort auf zum Beispiel Reproduktionsmedizin für Lesben. Mhm. Was sind das denn jetzt alles so für Fragen? Und warum will Alice Weidel diese Fragen nicht thematisieren? Und ich glaube, das wird etwas sein, was sehr schwer wird, vor allem, weil auch in der schwulen Szene natürlich Lesben-Bashing auch manchmal sehr beliebt ist. Und weil auch jetzt da auch gibt's schon ja in der Berichterstattung, Sexismus in der Szene. Und, ja. Auch schon in der Szeneberichterstattung gab es da auch schon so ein paar Dinge, wo ich dachte, ah ja, da kommen jetzt, da freuen sich jetzt gerade auch schon wieder so ein paar schwule Männer, jetzt nochmal richtig auf eine Lesbe draufhauen zu dürfen. Ja, nee, das ist natürlich auch scheiße, ja. Das sollte auch jetzt nicht so ganz passieren. Und in der Mehrheitsgesellschaft ist das natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ich persönlich glaube, in der Bundestagswahl macht es wirklich am meisten Sinn, diese Widersprüche offen zu legen. Und gerade in einer Partei, die sagt, dass ja die anderen Politiker nur immer labern würden, aber eigentlich immer das Gegenteil von dem sagen, was sie sagen. Gerade aus dieser Perspektive könnte es auch durchaus sein, dass die AfD es nochmal bereuen könnte, jetzt Alice Weidel aufgestellt zu haben. Weil sie nämlich genau für solche Argumentationsmuster, die auch ein bisschen den Anspruch der AfD im Auge der moderateren Leute, die sie heute immer noch wählen, ziemlich delegitimieren kann. Ja, im Grunde muss man dann nur konsequent nachbohren, ne? Dann wird das immer wieder zutage fördern. Und ob so ein Alexander Gauland auch wirklich den ganzen Wahlkampf durchhält, mit einer Lesbe an seiner Seite, das wird auch noch eine ganz große Frage werden. Das Kortjackett. Es wird auf jeden Fall nicht angenehm werden. Und die Community kann da sehr, sehr viel auch verlieren mit. Es waren auch viele Leute ja sehr überrascht, dass das jetzt auch so passiert ist. Alice Weidel wird ja jetzt als irgendwie die moderate Seite der AfD dargestellt, obwohl sie es ja auch inhaltlich überhaupt nicht ist. Da noch von Moderaten. Das wird ja gerne gerade mit den Frauen in der AfD versucht, das so darzustellen. Das ist ja auch wieder eine ganz bewusste Strategie, ja. Aber Frauen können ja nicht recht sein. Nein. Die sind ja meistens Mitläufer. Ja, genau. Ach, furchtbar. Oh, aber halt auch dann im Kontext so zum Beispiel auch manchmal hatte ich dann auch Diskussionen, weil die Leute sagen, ja, diese Homos in der AfD, das sind ja auch sicher nur Mitläufer. Die sind ja keine, die sind ja einfach nur irgendwie da, weil, keine Ahnung, die finden die Maskulinität in rechten Kreisen irgendwie ansprechend oder sowas. Mhm. Also da gibt es dann manchmal so sehr, sehr absurde psychologische Erklärungsversuche. Ja. Oder halt auch, dann wird gleich gesagt, die sind auch ein bisschen verrückt. So diese eigene Handlungsfähigkeit direkt wieder abgesprochen über psychische, pathologisierende Ebene. Also es könnten LGBT und Frauen sich nicht in rechten Parteien engagieren, ohne dass da in Anführungsstrichen irgendwas nicht stimmen könnte. Mhm. Das ist so eine allgemeine Haltung, die natürlich nicht emanzipatorisch ist und die natürlich auch diese Phänomene komplett verzerrt, die man eigentlich untersuchen muss. Absolut. Ich habe das jetzt festgestellt. Ich habe mich ja sehr darüber aufgeregt, dass Ivanka Trump bei diesem einen Gipfel da eingeladen worden ist. Ich kann dazu gerne nochmal die Tweets verlinken, wo ich rumgerantet habe. Das ging dann nicht mehr anders. Und da musste ich mir dann auch irgendwie anhören. Es wäre antifeministisch, wenn ich sie jetzt kritisiere, weil sie ja nur die Tochter von diesem Vater ist, wo ich so denke, naja, aber sie unterstützt diesen Vater konsequent. Sie steht für diese Politik ein. Sie hat auch nochmal zusätzlich ihre eigenen Positionen, die sie auch immer wieder vertritt. Also da im Gegenteil, ich ziehe genau das zur Verantwortung und sehe sie als Individuum, das sich aber als Komplizin dieser Politik eben auch ganz klar positioniert. So. Also, das fand ich schon echt absurd, was manche dann so für geistige Gymnastik machen, um diese Argumentation letztendlich irgendwie wieder herzubauen, dass irgendwie die doch nicht dran schuld sind oder die doch nicht keine Verantwortung in dem Ganzen tragen. Und ich glaube, das ist aber auch gerade das, was, sag ich mal, Leute, die sich eher in dem linken Spektrum politisch verorten und speziell dann nochmal vielleicht auch als Teil von der LGBT-Community oder auch generell vom feministischen Spektrum. Das ist, finde ich, auch genau die Verantwortung, die wir da tragen, das dann auch entsprechend zu kritisieren. Also wie du halt auch gesagt hast, ne, dass das dann auch mit entsprechender Ehrlichkeit daran zu gehen. Gerade auch, finde ich, wenn bestimmte Sachen vereinnahmt werden, bestimmte Kämpfe vereinnahmt werden, die vorher die rechte Seite so gar nicht interessiert hat oder wo sie sonst so tun, als wäre das alles kein Problem. Und plötzlich, wenn es um Menschen aus muslimischen Ländern geht, dann ist das alles ein ganz riesiges Problem, dann müssen wir darüber sprechen und so weiter und so fort. Also dieses ständige Othering, wir haben es ja schon angesprochen, dieses ständige Auslagern von Problemen auf andere Menschengruppen, anstatt auch die eigene Verantwortung darin zu sehen, das ist ein riesiges Problem und ich fürchte auch, das wird erstmal nicht besser werden. Also erst recht nicht mit dem Wahlkampf, der ja nun mal so richtig in die Vollen gehen wird. Boah, das wären nun mal anstrengende Monate jetzt. Ja, Ich in der ganzen Geschichte auch so spannend finde, also es wird ja immer die Frage gestellt, warum sind halt jetzt LGBT in der AfD aktiv, aber irgendwie stellt sich kaum jemand die Frage, warum ist Jens Spahn eigentlich in der CDU? Also nicht, dass ich jetzt irgendwie AfD und CDU Er kommt ja selber nicht mal auf die Idee, wenn er plötzlich feststellt, dass er mit dieser Partei nicht heiraten können wird, ne? Ja, das ist, also, Sachen. Aber da haben sich irgendwie sehr, sehr viel mehr Leute mit arrangiert. Dass es total in Ordnung ist. Dass halt, also Jens Spahn ist ja auch nicht wirklich ein, steht ja auch nicht wirklich für den LSU. Der ist ja noch mal sehr, sehr viel rechter als der LSU selber. Oh ja. Also wenn Jens Spahn so drauf wäre wie der LSU, dann wäre er ja auch eher im linken im linken Flügel der CDU. Und das ist ja auch sehr, sehr spannend, dass da diese Frage eigentlich gar nicht gestellt wird. Was wird irgendwie akzeptiert? Das ist halt so. Er ist seine Meinung zu Frauen und Feminismus und zu all den anderen linken Themen, zu LGBT-Themen, die ist halt irgendwie vorhanden. Er beschwert sich immer mal wieder darüber, dass er muslimischen Männern im Fitnessstudio nicht beim Duschen nackt zugucken kann, weil sie ja Boxershorts tragen, lässt sich dann damit auch zitieren, fordert dann solche Geschichten, dann sagt er irgendwie, er möchte in Kreuzberg nicht verprügelt werden, wo ich denke, ja, natürlich, niemand möchte verprügelt werden in Kreuzberg. Das ist eine einfache Sache, ja. Wir haben uns halt sehr, sehr dran gewöhnt, dass halt aus der Ecke von Jens Spahn dann halt häufig diese sehr, sehr rechten Einwürfe kommen, die jetzt natürlich sehr stark übertönt werden über das, was die Homosexuellen der AfD nochmal sehr, sehr viel stärker machen. Aber dann sollte man natürlich, aber er ist halt auch ein Beispiel dafür, wie sich solche Argumentationsweisen ja auch in etablierteren Kreisen zeigen können und wie halt auch. Man hat ja auch das Gefühl, er dreht dann nochmal extra auf, um dann wiederum erst recht die Leute, die potenziell zur AfD abwandern können, darüber abzugreifen, so, ne? Ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass er einer der Punkte ist, der bestimmte LGBT davon abhält, von CDU zur AfD zu wandern. Er ist ja auch auf vielen Punkten sehr viel seriöser als die Homosexuellen in der AfD, die auf Twitter dann auch manchmal den LSVD mit ISIS gleichsetzen oder andere Geschichten. Oh, das ist natürlich, der LSVD agiert gegenüber Andersdenkenden genauso wie ISIS. So, ja, genau. Ich habe die Livestreamings auch noch nicht mitbekommen von furchtbar. Whatever, aber das wird dann schon, also wenn Mirko Welsch das sagt, wird das ja schon so stimmen. Weil, ja. Genau. Vielleicht wird ja jetzt noch das größte Enthüllungsbuch rauskommen von Mirko Welsch. Ich finde das tatsächlich mal spannend. Ich fände das auch cool, wenn irgendjemand aus der Community, von der Siegessäule oder von queer.de sich mal mit ihm demnächst mal auf einen Kaffee treffen würde und mal ihn interviewt, weil meistens hört man ja eher erst von den Leuten, die aus diesen Kontexten rausgehen, die ganze Wahrheit. Ja. Thorsten Ilk, der jetzt bei den Freien Wählern in Köln ist, war auch mal vorher bei der AfD. Mhm. Der ist ja mit der ganzen Lucke-Geschichte ausgetreten und er hatte dann auch später geschrieben, ja, also die Homosexuellen darf jetzt ein Feigenblatt für den rechten Flügel. Ja. Die würden sich total instinktlos an Beatrix von Storch anbiedern. Und eigentlich haben sie keine Relevanz, sondern sind nur ein Feigenblatt, das vorgeschoben wird. Wo Mirko Welsch ihn dann dafür sehr, sehr stark angegriffen hat. Aber man jetzt an den Aussagen von Mirko Welsch jetzt merkt, anscheinend scheint er ja dann doch mehr mit Thorsten Ilk übereinzustimmen in dieser Analyse, als es ihm vielleicht auch gerade lieb ist. Und man sich dann natürlich auch so ein bisschen die Frage macht, okay, wie geht man damit denn jetzt eigentlich auch so um? Und was sieht man daraus? Sind das Kronzeugen, die man dann auch irgendwie anführen kann? Oder sollte man dann noch eher vielleicht auch vermeiden, solchen Leuten noch mehr Aufmerksamkeit zu geben? Aber ich finde das wahnsinnig spannend. Und solche Geschichten könnten dann halt auch in der Szene Alice Weidel und so etwas nochmal ein bisschen in Stress machen tatsächlich, wenn man das sinnvoll aufziehen würde. Ich fände das tendenziell auch eher wichtig, da nochmal genauer hinzugucken. Und ja, natürlich eben auch vielleicht auch besser nachzuvollziehen, was ihn denn zu dem Punkt gebracht hat, dann da auch zu sagen, so, ich bin raus hier, Leute. Ja, denn die Homofeindlichkeit existiert ja immer noch. Nur weil sie verleugnet wird, nur weil in rechten Parteien vor allem homosexuelle Männer so lange akzeptieren, wie sie nicht als Bedrohung für ihre Männlichkeit wahrgenommen werden, was ja durch diese ganze Anbiederung, und ich bin ja nicht einer von den Bösen, sondern ich bin ja einer von den Guten, ich bin auch männlich, ja. Ich kann auch meinen eigenen Mann stehen, was ja dann durch dieses Vortragen von so ein bisschen so hypermaskulinen Verhalten sehr oft versucht wird. Solange das irgendwie funktioniert, was aber auch ein sehr, sehr schwieriger Balanceakt ist für viele Leute, wo man, glaube ich, auch ohne, dass das jetzt zu küchenpsychologisch ist, was natürlich auch eine Belastung ist, ja, in solchen Punkten, wo man merkt, da ist halt irgendwie ein Breaking Point, und der äußert sich dann halt auch vor allem dann, wenn Leute dann auch später dann auspacken. Und solange dieser Balanceakt funktioniert, ist ja alles gut und ist irgendwie hier Friede, Freude, Eierkuchen und brauner Regenbogen überall bei der AfD. Der braune Regenbogen. Aber dann, sobald es halt nicht mehr funktioniert und dann auch sich Leute aus der Partei mal dagegen äußern oder auch rauskommt, was die Leute in der Partei denken, wenn was LGBT angeht, hat sich die Partei ja jetzt auch wirklich nicht in den letzten Wochen irgendwie zurückgehalten, was da auch teilweise an Sachen herausgekommen sind, auch was Leute bevor sie bei der AfD gewesen sind, gemacht haben, wie Spitzenkandidatin Rheinland-Pfalz, der ja, als er noch bei der Bundeswehr war, sich auch sehr abfällig über lesbische Soldatinnen geäußert hat. Mhm. Das sind natürlich solche Sachen, verschwinden nicht. Mhm. Die Partei verändert sich nicht in der Hinsicht. Sie wird einfach noch immer radikaler. Ja. Und was ich zumindest als Zwischenfazit auch jetzt zum Beginn der Bundestagswahl sagen würde, ist, dass es der AfD nicht gelungen ist, eine klare Strategie, was LGBT angeht, einzubauen. Und das ist ein Punkt, wo man auch durchaus sagen kann, da haben die alternativen Homosexuellen auch versagt. Mhm. Finde ich jetzt politisch nicht schlimm, weil das Potenzial ist auf jeden Fall da. In der Szene ist es da, unter LGBT ist es da. Und die Frage ist halt eher, wie geht man jetzt aus linker Sicht damit emanzipatorisch um? Wie geht man mit Diskriminierungserfahrungen um, die Leute das Gefühl geben, eine offene Gesellschaft ist vielleicht nicht das Beste? Mhm. Also wie geht man damit um, wenn schwule Männer tatsächlich sagen, ich wurde hier von Menschen angegriffen, die ich jetzt als Muslime sehe? Was mache ich denn da jetzt mit? Sage ich jetzt, wie kann man dafür sorgen, dass die Erfahrungen, die sie gemacht haben, nicht unreflektiert in, also quasi nicht dadurch, dass sie unreflektiert weiter bearbeitet werden, dafür sorgen, dass man dann nachher solche Aussagen wie Einwanderungsstopp oder Ausweisung etc. jetzt gut findet. Das ist ein wahnsinnig schwieriger Balanceakt, wo man eigentlich auch sehr viel falsch machen kann und wo es, glaube ich, auch nicht möglich ist, alles richtig zu machen, ohne dass man damit auch Leuten auf die Füße tritt. Aber gerade das sind halt die Punkte, wo man die meiste Verantwortung auch eigentlich haben kann. Also, das ist jetzt falsch ausgedrückt, aber wo man als Linke auch eine sehr hohe Verantwortung dafür haben kann, eben auch langfristig zu einer offeneren Gesellschaft beizutragen. Und anstelle dessen dann quasi diesen, und de facto scheint es ja einige LGBT zu geben, die der Meinung sind, sie können sich quasi, wenn sie diese Diskriminierungserfahrung haben, können sie sich nicht in der Szene offen irgendwie äußern. Halte ich persönlich jetzt nicht für so klar, aber auf der anderen Seite, wir haben natürlich auch große Probleme. Wir haben eigentlich nur in Berlin ein Telefon für LGBT-Übergriffe, ein Sondertelefon. Wir haben nur in den ganz großen Städten irgendeine Art und Weise von Sonderberater für LGBT-Fragen bei der Polizei. Mhm. Also auf der Ebene gibt es ja auch wahnsinnig viel zu tun. Und wenn dann irgendwie Personen sagen, ja, es wurde jetzt etwas, was ich als übergriffig empfunden habe, nicht registriert von der Polizei an so etwas, dann kommen da natürlich auch weitere Zahnräder in Gang in diesen ganzen Prozessen. Mhm. Und eigentlich deutet das ja sehr, sehr darauf hin, dass wir noch sehr, sehr viele andere Dinge zu tun haben, die wir nicht als eine einwanderungspolitische Frage begreifen sollten, sondern als eine gesamtgesellschaftliche Frage. Weil für jeden vermeintlich muslimischen Täter, auf den wir zu lange gucken, werden dann halt weiße Täter vielleicht nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit betrachtet. Ja, und das ist dann auch wieder normalisiert und weggewischt und verharmlost. Wie beim Beispiel auch Silvester in Köln. Ja, ist sehr ähnlich passiert. Ja, also es ist ja nicht umsonst sehr ähnliche Dynamiken, die da am Werk sind. Ja, das stimmt. Ja, ich sehe es halt auch so, am Ende ist die ganze Situation, die sich jetzt nochmal mit den Geflüchteten, die nach Deutschland gekommen sind und weiterhin kommen, ergeben hat, hat es eher gezeigt, wo eh schon Lücken bestehen, an wo Ressourcen fehlen, um Beratungsarbeit zu machen, um Präventionsarbeit zu machen und so weiter und so fort. Also das sollte eher, eigentlich finde ich eher diesen Anschubs da geben, zu verstehen, wir müssen da noch mehr reinstecken, als so zu tun, das ist alles Quatsch, muss alles irgendwie weggekürzt werden. Ja. Aber die Szene tut da auch wahnsinnig viel trotzdem. Mhm. Also die wenigen Sachen, die wenigen Ressourcen, die die Szene hat, werden gerade, was jetzt gerade Geflüchtete angeht, so krass genutzt. Mittlerweile gibt es auch ganz gute Netzwerke, wo du, wenn du, keine Ahnung, du bist jetzt irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern und du hast jetzt hier einen muslimischen LGBT, der jetzt vor seinem ersten Gespräch ist, und du brauchst halt noch einen Gutachter, wo du weißt, der ist da wohlgesonnen. Mittlerweile gibt es da auch Netzwerke, wo man das relativ, also wo es relativ einfach, verhältnismäßig einfach ist, das zu organisieren. Ja, das ist super. Das letzte Jahr war ja eigentlich auch sehr, sehr krass, weil da viele Geflüchtete das erste Mal auf dem CSD waren. Das sind auch solche Geschichten, die uns auch ein bisschen daran erinnern, wie wertvoll das eigentlich ist, was wir hier aufgebaut haben, was die Community aufgebaut hat, was wir jetzt halt auch weitergeben können. Jetzt organisieren sich queere Refugees auch noch selber. Was auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt ist. Ich hoffe, dass das auch später dann auch noch, wenn es um die Mittelvergabe geht, in der Community auch irgendwann stärker berücksichtigt wird und stärker unterstützt wird. Weil natürlich jetzt auch einwanderungsorientierte LGBT-Organisationen können ja auch nicht das Ganze komplett selber übernehmen. Klar. Auch wenn man jetzt vermeintlich sagt, ja, das können die ja auch noch machen, Haltung ist. Der LSVD macht auch wahnsinnig viel, aber er kann halt auch nicht permanent die ganzen EhrenamtlerInnen in Workshops reinschicken. Was Sozialarbeit angeht, wird das noch eine sehr, sehr spannende und schwierige Geschichte werden, das Ganze aufzubauen. Aber da wird ja wahnsinnig viel versucht zu machen. Und wenn das, was die Zivilgesellschaft auf diesen ganzen Wegen versucht umzusetzen, teilweise sich auch, was sich auch sehr, sehr jenseits von akademischen oder politischen Diskussionen bewegt, weil man einfach sagt, da gibt's halt einfach Leute, um die müssen wir uns jetzt kümmern. Genau. Wenn das auf eine Art und Weise politisch mehr unterstützt werden würde, wäre unglaublich viel gewonnen. Und da muss man dann halt auch wiederum sagen, die einzige Partei, die dazu überhaupt gar keine Ideen hat, ist eben die Partei, in der die alternativen Homosexuellen sich ernst genommen fühlen, in denen sie versuchen, Politik zu machen, aber im Endeffekt daran auch gemerkt wird, dass die Hauptarbeit nicht dort stattfindet. Und sie hat nie dort stattgefunden, sie wird da niemals stattfinden können, grundsätzlich nicht. Und dieses Selbstbewusstsein sollte die Community im Umgang mit diesen Leuten dann auch an den Tag legen. Das finde ich ein super Schlusswort. Beziehungsweise ich glaube, was ich von dir zum Schluss noch gerne hätte, wenn du möchtest, gibt es ein paar Initiativen aus der Community, die du gerne empfehlen möchtest an dieser Stelle? Also, weil ich das immer schön finde, nochmal zu sagen, so hey, da gibt's schon ganz tolle Sachen, unterstützt sie doch bitte auch. Also es gibt ja jetzt gerade die Queer Refugees. Ich glaube, sie haben ein bisschen komplizierteren Namen, aber das wird dann ja sicher nochmal verlinkt werden. Ja, genau. Es gibt nochmal eine ausführliche. Ich glaube, Rainbow Refugees heißen sie. Ah ja, okay. Die versuchen sich gerade aufzubauen, machen total gute Arbeit. Dann gibt es natürlich noch Gruppen wie Les Migras, die teilweise ja schon seit Ewigkeiten versuchen, auch diese Einwanderungsgesellschaft, die Deutschland ja eigentlich längst ist, aber die Deutschland ja nie sein will, auch aus einer LGBT-Perspektive zu gestalten. Das sind zwei Organisationen, die, wie gesagt, sehr, sehr wertvoll gerade sind. Die AIDS-Hilfe macht tatsächlich auch gerade, also versucht ja auch in Flüchtlingsunterkünften nochmal da expliziter reinzugehen. Natürlich ist das nicht so, ist das jetzt etwas, was jetzt zahlenmäßig noch nicht so wirklich krass ist, aber es gibt natürlich auch HIV-positive Refugees. Ja, klar. Und da muss man sich auch mal die Frage stellen, gut, wenn dein Aufenthaltsstatus halt gerade noch nicht geklärt ist, du irgendwie nicht einen Zugriff aufs Gesundheitssystem hast, wie kommst du an diese Medikamente ran, die wo ja auch jeder weiß, sie sind ja lebensnotwendig. Das vielleicht noch in einer Situation, wo du eigentlich gar nicht darüber reden kannst, dass dieses Outing überhaupt erstmal stattfindet, ne? So. Genau, das ist auch, das ist etwas, was noch viel, viel wichtiger ist und wo man noch viel mehr darauf achten muss. Und natürlich dann auch die ganzen anderen Punkte der Sozialarbeit. Wir haben ja jetzt gerade jetzt ist ja endlich bekannt geworden, groß oder endlich mal groß darüber diskutiert worden, dass es einen Refugee-Strich gibt. Von männlichen Geflüchteten im Tiergarten. Im Tiergarten, ja. Da kommen natürlich nochmal ganz andere Dynamiken da rein. Und natürlich gab es da auch schon längst auch Organisationen oder auch Individualpersonen, die versucht haben, da Supportarbeit zu machen. Ja. Aber jetzt wird erstmal darüber diskutiert, wie schlimm das doch alles ist. Aber anstelle mal zu überlegen, okay, guckt man sich doch jetzt mal an, was kann man denn da jetzt eigentlich aktiv dagegen machen? Wie kann man die Situation dieser Leute verbessern? Das ist halt dann wieder etwas, was total auf der Strecke bleibt, leider. Mhm. Und das, dann denken die sich halt auch, ja, ihr redet über uns, aber eigentlich macht ihr ja gar nichts. Ja. Und wir müssen aber trotzdem irgendwie unser Leben, also wir müssen trotzdem irgendwie von Tag zu Tag überleben. Ja. Und das sind Organisationen, die in diesen Fragen zumindest eine sehr, sehr klare Haltung haben. Mhm. Glatt e.V. arbeitet auch sehr, sehr intensiv dazu und bereichern dadurch natürlich auch unsere Diskussion in der Szene. Ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ich viele wichtige Gespräche mit migrantischen LGBT führen konnte, wo ich auch selber reflektieren konnte, wo sich bei mir eigentlich auch Rassismus eingeschrieben hat, was für Vorstellungen ich da eigentlich davon habe. Und dadurch habe ich auch das Gefühl, ich kann durch diese ganze Awareness und Sensibilität, die ich dadurch auch gelernt habe und teilweise auch durch eine relativ schmerzhafte Selbstkritik, kann ich halt auch jetzt in diesen ganzen Diskussionen auch anders versuchen aufzutreten oder auch versuchen, auch mit anderen Leuten darüber entsprechend zu sprechen. Und da geht es natürlich auch darum, wir müssen in der Community auch an uns selber arbeiten. Das ist sehr, sehr klar. Jetzt kommt natürlich durch die Homosexuellen der AfD kommt natürlich nochmal eine Schablone rein, die uns vielleicht auch vielen Leuten von uns eigentlich zeigt, dass das passieren könnte, wenn wir einfach nicht miteinander arbeiten wollen, wenn wir nicht einander zuhören wollen, wenn wir nicht voneinander lernen wollen. Ja. Wenn wir uns komplett verweigern, mitzuarbeiten, wenn wir uns komplett verweigern, auch Teil von einer Community zu sein oder Teil von einer kleineren Community in einer kleineren, in einer größeren, die vielleicht auch gar nicht so existieren kann. Ja. Und vielleicht ist es tatsächlich auch ein Punkt, der den Leuten jetzt nochmal bewusst macht, wie wichtig das eigentlich ist, was wir hier in der Community versuchen zu machen. Und wie wichtig die Arbeit dieser Institutionen eigentlich ist in der Praxis. Ja, wäre natürlich noch besser, wenn dann auch noch offener darüber gesprochen werden würde. Also ich kenne nicht viele, also ich kenne einige Leute, die waren total überrascht, dass sie gesagt haben, ja, der LSVD macht Workshops in Geflüchtetenunterkünften, wusstet ihr das schon? Die machen eine Plakatkampagne. So, nö, wusste ich nicht. Ja. Und dann so, ja, schade, dass ihr es nicht wusstet. Hat vielleicht was mit dem Werbebudget zu tun, aber vielleicht auch was damit zu tun, dass man über solche Sachen auch einfach nicht so häufig berichtet. Ja, insofern alle, die das jetzt hören und über Stoff zum Berichten irgendwie sich immer schlau machen möchten, dann finde ich, das ist doch jetzt mal ein guter Anlass, das vielleicht aufzugreifen. Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich an dieser Stelle. Das hat mir jetzt auch nochmal ganz viele neue Perspektiven gebracht. Ich hoffe, allen, die zugehört haben, auch. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Und wo finden wir denn dich in diesem Internet, wenn wir dich finden möchten? Im Internet findet man dich vor allem unter Spektrallinie, auf Twitter, Facebook und überall, wo es Internet gibt. Mhm. Werden wir auch nochmal in der Linkliste reinpacken. Ja, und ansonsten lebe ich in Berlin und man sieht mich auf der Republika, jetzt übernächste Woche. Ja. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, genau. Genau, und ich werde auch, wenn die Masterarbeit fertig ist, werde ich auch mal schauen, wie sich das dann noch weiterentwickelt. Mhm. Ich will mich nach dem Thema eigentlich mal anderen Themen widmen. Kann ich auch nachvollziehen, ja. Es wird auf jeden Fall nochmal dieses Jahr und nächstes Jahr nochmal ein paar Vorträge dazu geben. Ich gehe mal davon, also es gab jetzt schon ein paar weitere Anfragen jetzt, weil durch Alice Weidel plötzlich die Leute sich noch mehr damit beschäftigen wollen. Das wird auch noch lustig werden. Und wenn ihr wollt, dass ich bei eurem schwulen, lesben LGBT-Referat mal vorbeischaue und mit euch drüber spreche oder ihr irgendwie andere Gruppen kennt, die der Meinung sind, hey, das ist total spannend, schreibt mir einfach. Auf spektralien.de sind die ganzen Daten. Vielen lieben Dank, dass ich da sein konnte. Sehr, sehr gerne. Und ansonsten bleibt mir jetzt noch zu sagen, ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß an dem Gespräch wie ich. Wie gesagt, die Linkliste gibt's nochmal ausführlich dann auf kleiner3.org. Und wenn ihr kleiner3 in diesem Internet finden wollt, dann gibt es zum Beispiel noch die Möglichkeit, neben der Webseite natürlich, auf Facebook unter Wir sind kleiner3, auf Twitter unter kleiner_ und die 3 als Zahl, Selbiges gilt auch für Instagram. Und wo wir uns natürlich ganz doll drüber freuen, wenn euch dieser Podcast, den wir ja hier immer mit ganz viel Herzblut machen, wenn euch das gefällt, dann schreibt uns doch gerne eine nette Bewertung bei iTunes. Das hilft dann nochmal anderen Leuten, das zu finden, was wir hier so an Arbeit machen. Und ja, da freuen wir uns dann ganz doll drüber. Ansonsten sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.